wirklich so schön als Egoist. All deine großen Ideen stammen in Wahrheit nicht von dir, denn alles, was du kreierst, stiehlst du dort oder hier. Wenn mal etwas nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast, dann ist es schon im Grundsatz falsch, weil es nicht in dein Weltbild passt. Auf dieser Welt ihre eigenen Wege.